Jetzt hörst du die erste Nachricht. Lies dazu die Aufgaben 1 und 2. Tag, Lukas. Hier ist Nobby. Kommst du mit? Wir sehen uns das Fußballspiel im Olympiastadion an. Wir fahren mit der U-Bahn. Um 3:30 treffen wir uns an der Haltestelle. Ach ja, und bring dein Fotoapparat mit. Also, bis dann. Du hörst die erste Nachricht noch einmal. Markiere die Lösung zu Aufgabe 1 und 2. Tag, Lukas. Hier ist Nobby. Kommst du mit? Wir sehen uns das Fußballspiel im Olympiastadion an. Wir fahren mit der U-Bahn. Um 3:30 treffen wir uns an der Haltestelle. Ach ja, und bring dein Fotoapparat mit. Also, bis dann.